noch so kurz bleibt unvergessen. Goodbye, baby, goodbye. Ein schwacher Trost bleibt für uns zwei. Denn wenn zwei Menschen auseinander gehen, sagt man einander kurz auf Wiedersehen.